und ich der Schauspieler, der dieses Stück improvisiert. In der Rolle des Opfers der Ungerechtigkeit. Habe deinen Trost und deine Umarmung erhalten. Und ein Auge, das sanft die Versuche meiner Gegner wahrnimmt. Mit unmenschlichen Lächeln heucheln sie Glück, mit Medikamenten, die ihre Psychiater verschreiben. Von einem geliebten Haus zu einem alten Heim. Sie sind Sklaven der sich wiederholenden Freuden des Tages. Sie erschöpfen sich in fremden Wettkämpfen, in Rache für unbeabsichtigte Beleidigungen, in Eitelkeiten, die sie zu Monstern machen, in Vergnügungen, die sie zu Sklaven machen. Aber in meiner Ausdauer habe ich das ewige Licht gesehen, die Ekstase der Freude, die Vereinigung von Glaube und Vernunft in der Hoffnung deines Schoßes. Ein Juwel, das in Liebe und Gerechtigkeit leuchtet. Es war in einem Zirkus an den Ufern von Montreal, dass ich eine alte Frau ohne Geld einlud, die mich grüßte. Dort sahen wir Prospero Dämonen befehligen, Rasereien verzeihen, Stürme kontrollieren.